of Shamim. Einstürzen! In Luft sprengen! Und ich stehe auf Steine! Ich hol dich nicht raus! Ich stehe auf Zerfall! Ich stehe auf Krankheit! Ich stehe auf Niedergang!